In den 70ern, da war Sängerin Karen das Gesicht der Carpenters, aber die heile Welt der Band, die war vor allem Fassade. Karen Carpenter, die war Schlagzeugerin, Sängerin und vor allem halt das Gesicht der Band Carpenters. Und die waren in den 1970er Jahren, eine der bekanntesten amerikanischen Bands. Und dann ist was Tragisches passiert. Karens Magersucht-Tod am 4.2.1983, also heute vor 30 Jahren, der warf ein neues Licht auf die scheinbar heile Welt, für die die Band stand. Und Richard und Karen als Vorzeigegeschwister mit 70s Frisur und glücklichem Zahnpasta-Lächeln. Nach außen jedenfalls. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. Am Tag, als du geboren wurdest, kamen die Engel zusammen, um einen Traum wahrzumachen. Und sie erschufen Karen Carpenter mit der engelsgleichen Stimme oder mit einer Stimme wie brennendes Holz. Davon schwärmt ihre Kollegin Dionne Warwick. Karen's voice always reminded me of smoking wood. Some wood smells so wonderful. Als Schlagzeugerin und vor allem als Sängerin ist Karen das Gesicht der Carpenters, eine der populärsten Bands der frühen 70er in den USA. Ihr Sound ist meilenweit entfernt vom zeitgenössischen Rock. Easy listening, harmonieselig, ausgetüftelte Arrangements von Richard Carpenter, der entrückte Gesang seiner Schwester Karen. We've only just begun to live. We've only just begun. Zu diesem Lied werden bis heute Hochzeiten gefeiert im weißen Amerika. Das Jawort zum Evergreen der Carpenters. Dabei sind die doch bloß Geschwister. Vermarktet werden Richard und Karen wie ein Traumpaar des sauberen christlichen Amerika. Wohl gekleidet, die Haare akkurat geföhnt, freundlich lächelnd. Sie könnten ein frisch verlobtes Liebespaar sein. Mit dem Sex wird gewartet bis nach der Hochzeit. In den bewegten Jahren nach 68 trifft dieses Image einen Nerv. Die Carpenters repräsentieren das verunsicherte, konservative Amerika. Die Kritikerin Michelle Hoyt. They epitomized for me the return to reactionary values in the 70s. Eine Rückkehr zu reaktionären Werten sehen nicht wenige Kritiker. Die Carpenters bedienen die Sehnsucht nach der Welt von gestern. It's yesterday once more. Aber nicht nur das provinzielle Amerika verehrt Richard und Karen. Der amerikanische Autor Daniel Wang berichtet von einem Carpenters-Fantreffen in England, bei dem sich 2000 schwule Männer versammelt hätten, allesamt verrückt nach Karen Carpenter. Einer von diesen schwulen Männern ist der amerikanische Filmemacher Todd Haynes. 1987 dreht der junge Haynes den Film Superstar – The Karen Carpenter Story. Eine Dokumentation der besonderen Art. Der Regisseur hält sich an die Fakten, wählt aber ein spezielles Stilmittel. Richard und Karen werden verkörpert von Ken und Barbie, die Carpenters als Barbie-Puppen. Bis Mitte 20 wohlbehütet im Elternhaus eine märchenhafte Karriere. Doch dann tun sich Abgründe auf. Richard schluckt Schlaftabletten, Karen wird immer dünner, sie ernährt sich von Tee und Salat. In seiner Doku-Fiction lässt Todd Haynes seine Protagonisten aufeinander los. Richard bedrängt Karen. Sie weiß, dass etwas nicht stimmt mit ihr. Und dann fragt Karen ihren Bruder nach diesem Wort. Richard, have you ever heard the word anorexia? Of course, I've heard people call you that. Richard, I am that. Anorexia. Anorexia nervosa ist die medizinische Bezeichnung für Magersucht. So Iris Nikulka vom Anna-Freud-Institut in Frankfurt. Als Kinder- und Jugendlichentherapeutin hat die Psychoanalytikerin viele Patienten und vor allem Patientinnen mit Anorexia nervosa. Magersüchtige sind häufig in ihrem Narzissmus sehr verletzte Personen. Sie fühlen sich fremdbestimmt, nicht als eigene Person wahrgenommen. Die Magersucht ist für sie eine Art Selbstermächtigung. Sie fühlen sich wie in einem Käfig. Sie hungern sich buchstäblich so dünn, bis sie zwischen die Gitterstäbe ihres goldenen Käfigs passen. Die Magersucht dient ihnen also sozusagen als Befreiung aus diesem Käfig. Die Kontrolle über ihren Körper erfahren sie dabei als Triumph. So können sie Gefühle erleben, die ihnen ansonsten verwehrt sind. Macht, Autonomie, Unverletzbarkeit und Stolz. Am 4. Februar 1983 stirbt Karen Carpenter an den Folgen der Magersucht. Mit 32 ist sie die erste Anorexie-Leiche des Pop. Nicht ohne Folgen. Essstörungen werden erstmals öffentlich diskutiert. Dünne Prominente wie Lady Diana oder Kate Moss stehen unter Magersuchtsverdacht. Heute sind die Schönheitsideale noch viel rigider. Kaum eine meiner Patientinnen fühlt sich in ihrem Körper wohl oder ist mit ihrem Aussehen zufrieden. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Karen Carpenter redet mit sich selbst. Sie will aufgeben, Regentage und Montage bringen sie runter. Mit dem Wissen um Karens Ende verändert sich der Blick auf die Carpenters. Die Songs bekommen eine autobiografische Dringlichkeit. Posthum wird Karen Carpenter zum symbolträchtigen Opfer einer auf Erfolg getrimmten Gesellschaft. Hello Janice, hello Dennis, Elvis and all my brand new friends. Tunic Song for Karen. In diesem Fantasienachruf begleitet die Band Sonic Youth Karen Carpenter in den Rock'n'Roll-Himmel. Dort trifft sie Elvis und Janice und all die anderen. One thing that really strikes me about the videos is the sort of pressure to be happy. Der Druck, glücklich sein zu müssen. Davon spricht Kim Gordon von Sonic Youth. Tatsächlich gibt es kaum ein Foto von den Carpenters ohne das notorische Zahnpasta-Lächeln. The Pursuit of Happiness, in der amerikanischen Verfassung ein verbrieftes Recht, das Streben nach Glück. Und manche sterben vor lauter Streben. Die erste Magersucht-Tote des Pop. Klaus Walter hat erzählt, wie der Tod von Karen Carpenter eine Pop-Utopie zerstörte.